Politischer Wahnsinn. Die rasch nötig gewordene zweite Auflage der Weisen von Zion beweist, dass das Verständnis für die Bedeutung und Tragweite dieses Buches in weiten Kreisen begonnen hat. Doch aber ist es die große Tragik im Schicksale des deutschen Menschen, dass er, was immer er an Aufklärung über seinen Erbfeind erfährt, wohl zur Ergründung der Vergangenheit, kaum zum Verständnis des Gegenwärtigen, niemals aber zur Ergründung und Vorausbestimmung der Zukunft zu nutzen weiß. Für jeden, der nicht ganz stumpf und geistlos in die Pläne Zions Einblick genommen hat, muss es aus diesem erschütternden Buche klar geworden sein, dass die seit Jahrtausenden vorausverkündete Weltherrschaft Israels die planmäßig und Schritt für Schritt betriebene Vernichtung aller Staatengebilde herbeiführte. Der Weltkrieg war einer der entscheidendsten Schachzüge Zions, welche furchtbare Schachpartie mit der Ermattung und Verelendung aller Völker der Erde dank dem rastlos betriebenen Krieg aller gegen alle erst ihr Ende finden wird. Nun aber hieße es, das gegenwärtige Geschehen zu begreifen und also für die Zukunft dafür Sorge zu tragen, dass Zions nunmehr wohl durchschaubares Manöver alle Völker der Erde durch Presselügen, durch Verbreitung von Schwindelgerüchten, durch ersonnene Telegramme dahin zu bringen, wo sie es politisch haben will, endlich derart durchschaut werde, dass die Nutzanwendung auf heutige Ereignisse gemacht und der Wille Zions in letzter Stunde endlich durchkreuzt werden könne. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Ist nun aber auch bei politischen Vorschlägen ein sicherer Weg zur Ergründung ihres Wesens. Und wenn sich in rechtsstehend konservativen Kreisen Preußens heutigen Tags eine Strömung geltend macht, die allen Ernstes die Errettung von der furchtbaren Entente-Bedrückung aus einem Bündnis mit dem bolschewistischen Russland erhofft, welches nach Ansicht dieser unglückseligen Kombinierer kein bolschewistisches mehr sei, so heißt es vorerst nachforschen, wer im konservativen Lager solchen Aberwitz namentlich vertritt, dann aber in der Welt sonst wo Umschau zu halten, wer noch sich diesem deutschen Zukunftsplänen anschließt. Und da zeigt es sich nun, dass in aller Welt Gerüchte herumschwirren, der jetzige Vertreter von Sowjetrussland sei ein verkappter Monarchist, das von Judentum beherrschte Regime gehe seinem Ende entgegen, kurz all das, was Zion dem unglückseligen deutschen Michel einredet, wenn es ihn zu dem furchtbarsten Wahnwitze eines Bündnisses mit sich selbst verführen möchte. Wenn wir aber erfahren, dass solche Pläne namentlich in Kreisen betrieben werden, in welchen jüdische Frauen hoher preußischer Offiziere die psychagogischen Künste ihrer geheimen Auftraggeber zur Verwirrung und Beschwätzung guter Offiziere und schlechter Psychologen trefflich zu benutzen wissen, wenn wir ferner wissen, dass Juden unseres Wiener Auswärtigen Amtes die gleichen Gerüchte in die dümmste aller Welten hinaussenden, so werden uns die Zusammenhänge klar und klarer, und wir brauchen nur mehr danach Umschau zu halten, wie denn Rom sich zu all dem verhalte. Wer in diesem Weltkriege es nicht gelernt und erfahren hat, dass Rom immer wieder ein geheimstes, von der politischen Fassade scheinheiliger religiöser Bekämpfung schlau verdecktes Bündnis mit Zion seit langem geschlossen hat, wer nicht die geheimen Fäden, die vom Zentrum zur Sozialdemokratie, von unseren christlich-sozialen zu den jüdischen Führern der Arbeiterschaft hinüberführen, sich bekundend im Einverständnisse der Taten, wenn sich die beiden auch in Worten zu befehden scheinen, der ist politisch so blödsichtig und ahnungslos oder aber scheinheilig und verlogen, dass er aus der Beratung deutscher Männer für das Wohl und die Zukunft unseres Volkes ausgeschaltet werden muss. Wie nun verhält sich Rom, die Stütze alles konservativen Regimes, zum Bolschewismus? Nun, wer die Äußerungen des letzten Monates unbeachtet gelassen hätte, würde sich natürlich veranlasst fühlen, vorschnell hinauszurufen: Was anderes kann Rom, die Hüterin des gottgewollten Staates in der Vernichtung aller Glaubensautorität, in dem ingrimmigsten Gegner ihrer Macht über die Seelen, in der Willkürherrschaft des Pöbels oder einer Schar zionistischer Massenvergewaltiger erblicken, als ruchlosestes Verbrechen, das mit dem Bannstrahler heiligen Zornes vernichtet werden muss? Aber seltsam. Gerade von Rom hören wir andere, neuartige Töne der Zustimmung und Billigung jenes Reiches zertrümmernden Bolschewismus. Aus den ersten Tagen des Christentums muss jener weltenfremde Kommunismus zum Vergleiche für die heutigen Gleichmacher herhalten, und ein aus russischer Gefangenschaft heimgekehrter Prälat weiß gar von der hohen Idealität jener bolschewistischen Truppen zu berichten. Sonderbar, höchst sonderbar. Was mag Rom wohl veranlassen, so zu tun, als wüsste es nichts von den wahren Führern, den eigentlichen Zielen jenes der Welt heute nicht mehr weiß zu machenden Kommunismus? Sollte wirklich Rom nicht Zions verkapptes Antlitz zu erblicken wissen, wo doch selbst der deutsche Michel heute der Weisen von Zion heranrückende Miliz richtig zu erkennen gelernt hat? Die Lösung aber ist einfach genug. Das, was wir wieder und immer wieder als geheimstes weltbewegendes Bündnis zu verspüren vermeinten, hier in dieser plötzlich hervorbrechenden Sympathie tritt es für den Hellsichtigen klar zutage. Die katholisch-jüdische Allianz, jene Allianz, deren geheimes, allgegenwärtiges Walten wir immer wieder verspüren konnten, wenn es galt, das jenen beiden geheimen Mächten Hassenswerteste, den deutschen Menschen zu vernichten. Und so sei es denn klipp und klar herausgesagt, wenn Rom die Wahl hat zwischen Zion, dem Antichristen oder dem entsetzlichsten, was es kennt, dem deutschen Protestantismus, dem Ketzertum, so schließt es immer wieder den Pakt zur gemeinsamen Vernichtung dieses einzigen und ingrimmig gehassten Hindernisses gegen die Wiederaufrichtung des schönen alten, heiligen römischen Reiches deutscher Nation. Und so wollen wir denn klar und entschieden dieses fluchwürdigste aller Bündnisse, das ein Hass geboren hat, der es wagt zu behaupten, die Vertretung des Heilandes auf Erden zu verwalten, dahin kennzeichnen, dass Zions und Roms Interessen wieder einmal die gleichen sind. Derart das Rad der Geschichte rückwärts zu schrauben, dass man die Völker zu kämpfen aufgrund religiösen Hasses noch dazu in der gleichen Nation aufschüren könnte, ist nicht mehr möglich. Da aber sieht Rom als einzigen und bestbewährten Bundesgenossen wieder einmal das gleiches planende Zion. Und der geheime Sinn solch wohlmeinender Beurteilung des Bolschewismus ist: Rom überlässt Zion den protestantischen Norden Deutschlands zur völligen Vernichtung und erhält dafür die Zusicherung einer ungehinderten Aufrichtung seiner Macht in einem einheitlichen katholischen deutschen Reiche.